Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krähennest. Mein Name ist Barco und ich mache mal wieder einen Kandidaten-Podcast. Heute habe ich bei mir den Fabian Holzappelt, besser bekannt als Obereichwald. Hallo Fabian. Hallo Barco. Du bist auf unserer Landesliste in NRW, Listenkandidat Nummer 6 zur Bundestagswahl. Du bist 18 Jahre, kommst aus Krefeld und bist momentan in der Ausbildung. Ist das soweit richtig? Genau, alles richtig soweit. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache zum gestaltungstechnischen Assistenten eine Ausbildung und daran ist ein Fachabitur gebunden. Und wie sieht das jetzt aus so mit Corona und Schule? Klappt das alles gut oder ist das problematisch? Man liest ja so einiges. Also in meinem Fall klappt das mit dem Online-Unterricht soweit in Ordnung. Also da gibt es keine Probleme. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit Präsenzunterricht. Und es wird schon deutlich, dass der auch an einer gewissen Stelle fehlt. Aber das ist jetzt nicht allzu dramatisch in meinem Fall. Also man kann damit leben. Wie bist du in deinen jungen Jahren, sage ich jetzt mal, zu der Piratenpartei gekommen? Was hat dich auf die Piraten aufmerksam gemacht? Also Politik interessiert war ich eigentlich schon immer und explizit auf die Piraten bin ich gekommen. Wir hatten vor der Europawahl im Politikunterricht mal über alle Parteien gesprochen und da haben wir auch die Piraten mal angesprochen und dann kam es halt dazu, dass ich auf dem Japantag in Düsseldorf einen Piratenstand gesehen habe, mich damit kurz mal mit ein paar Leuten unterhalten habe und dann bin ich so zu den Piraten gekommen. Und was machst du zurzeit in der Partei? Also abgesehen von einem Listenplatz hier in NRW mache ich in NRW zusätzlich noch Social Media und Pressearbeit in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich leite die Social Media Accounts und mache Content. Du hattest auf unserer Kandidatenseite geschrieben, deine Themenschwerpunkte sind Klimawandel, Umwelt, Bildung und Digitalisierung. Wenn du jetzt tatsächlich, also wenn wir es tatsächlich schaffen sollten und wir kommen in den Bundestag und du ziehst nach Berlin, was wäre denn so das, wo du sagst, das wäre so das Erste, wo ich mich unbedingt kümmern möchte oder was ich umsetzen möchte, wo siehst du den dringendsten Bedarf? Also ich persönlich finde konkret der dringendste Bedarf, es ist schwer zu sagen, dass es direkt ein Punkt ist, weil viele Punkte kann man miteinander verknüpfen. Ich würde aber konkret den Klimawandel ansprechen, weil lange haben wir nicht mehr, wenn wir so weitermachen und ohne eine funktionierende Welt ist eigentlich alles andere nichtig. Aber gleichzeitig kann man diesen Klimaschutz auch mit der Digitalisierung verbinden, weil durch Digitalisierung kann man auch dafür sorgen, dass die Umwelt wieder gut wird. Und da hängt ja dann auch viel mit zusammen, wie zum Beispiel die Infrastruktur der Deutschen Bahn ausbauen und sowas alles. Um die Ziele zu schaffen und diesen Klimawandel irgendwie aufzuhalten, glaubst du, dass es da tatsächlich ganz ohne Verbote gehen wird? Also auch angesprochen, zum Beispiel Kurzstreckenflüge oder innerdeutsche Flüge oder die Art der Autos, mit der wir demnächst rumfahren. Also ich bin auch nicht gerade ein Fan von vielen Verboten, aber ganz ohne Verbote wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Das liegt einfach an der Grundgesinnung des Menschen. Verbote sind manchmal nötig, damit man Leute davon abhält, etwas zu tun. Und wo du es gerade schon angesprochen hast, zum Beispiel Kurzstreckenflüge, da muss man vielleicht noch unterscheiden, aber vor allem innerhalb von Deutschland müssen die nicht unbedingt sein. Ein Flug von Düsseldorf nach Berlin, den braucht man nicht zwingend. Da kann man dann auch, wie gerade angesprochen, mit einer besseren Infrastruktur dann die Deutsche Bahn nehmen. Was dann zum Beispiel Barcelona, Palma de Mallorca angeht, da kann man dann nochmal drüber streiten, weil es zum Beispiel übers Wasser geht. Aber auch da kann man dann sicherlich Alternativen finden. Es wird also definitiv gewisse Verbote brauchen. Aber man sollte halt abwägen, inwiefern man nicht erstmal die Alternativen ausbaut, bevor man dann das Verbot für das andere macht. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil du das auch so ein bisschen angesprochen hast in deiner Vorstellung auf unserer Webseite. Die Jugend fühlt sich nicht ernst genommen von der Politik. Was muss die Politik denn dringend machen, damit sich das ändert oder auch die Jugend sich mehr beteiligt? Also wirklich zeitnah sollte die Absenkung des Wahlrechts mindestens auf 16 Jahre gehen, damit die Jugend überhaupt erstmal ein Mitspracherecht hat, weil aktuell alles, was unter 18 ist, ist eigentlich irrelevant für die aktuelle Politik, weil wer nicht wählen kann, der hat kein Mitspracherecht, das sehe ich so. Und des Weiteren sollte die Politik wirklich den öffentlichen Diskurs führen und auch offen für Kritik sein. Das hat man ja gesehen zum Beispiel bei Artikel 13 beziehungsweise jetzt Artikel 17. Da sind Millionen von Menschen, vor allem jüngere Menschen, auf die Straßen gegangen, haben auch wirklich Kritik geübt, auch konstruktiv versucht, mit den Politikern, die da die Entscheidung tragen, ins Gespräch zu kommen. Und da sind sie ja bisher weitestgehend auf Ablehnung bisher gestoßen. Was dann vielleicht auch wieder zu Frustration führen kann. Ne? Genau, das sieht man ja auch bei Fridays for Future. Ich erinnere mich da immer an dieses Zitat, da müssen mal die Profis ran. Und ich glaube, da fühlt man sich schon frustriert, wenn man dann gesagt bekommt, die Jugend hat da nichts mitzureden, wir sind die Profis. Aber andererseits hört man auch immer von der Politik, die Jugend macht nichts mit der Politik. Das stimmt ja gar nicht. Die Jugend will was machen, nur man lässt sie nicht. Und das muss sich ändern. Das ändert sich natürlich, wenn mehr junge Leute in Land und Bundestag kommen. Und von daher freue ich mich, dass wir so einen jungen Kandidaten haben. Bedanke mich für das Gespräch, Ober Eichwald, und wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank, Marco.